Kapitel 6. Die körperliche Untersuchung. Übung 6.1. Zur Aussprache. Kommandos. Jetzt würde ich Sie gerne körperlich untersuchen. Dafür möchte ich Sie bitten, sich bis auf die Unterwäsche auszuziehen. Bitte machen Sie den Oberkörper frei. Den BH können Sie anbehalten. Bitte setzen Sie sich auf die Untersuchungsliege. Bitte legen Sie sich hin. Bitte legen Sie sich auf den Rücken. Bitte legen Sie sich auf den Bauch. Bitte legen Sie sich auf die Seite. Zeigen Sie mir bitte Ihre Hände. Kopf. Ich möchte jetzt gerne Ihre Augen untersuchen. Dabei werde ich mit einer kleinen Taschenlampe die Pupillen testen. Schauen Sie bitte auf meine Nasenspitze. Bitte folgen Sie meinem Finger mit Ihren Augen, ohne dabei Ihren Kopf zu bewegen. Bitte ziehen Sie Ihre Augenbrauen hoch. Schließen Sie Ihre Augen. Zeigen Sie mir Ihre Zähne. Blasen Sie Ihre Wangen auf. Versuchen Sie zu pfeifen. Bitte öffnen Sie den Mund und zeigen mir die Zunge. Bitte sagen Sie A. Ich werde ein Geräusch in der Nähe Ihrer Ohren machen. Bitte sagen Sie mir, auf welcher Seite Sie es hören. Um Ihren Hals zu untersuchen, werde ich mich hinter Sie stellen. Ich taste jetzt nach der Schilddrüse. Bitte schlucken Sie einmal. Brust. Ich werde jetzt Ihre Brust untersuchen. Bitte stemmen Sie die Arme in die Hüfte. Haben Sie selber einen Knoten bemerkt? Außerdem taste ich nach den Lymphknoten in den Achseln. Herz. Ich würde gern den Blutdruck messen. Bitte krempeln Sie die Ärmel Ihres Pullovers hoch. Bitte atmen Sie tief ein und halten Sie die Luft an. Jetzt weiter atmen. Bitte einen Augenblick nicht sprechen. Nun taste ich nach Ihren Pulsen. Lunge. Jetzt würde ich gern die Lungen abhören. Bitte atmen Sie durch den offenen Mund tief ein und aus. Wenn ich Ihnen gleich Bescheid gebe, halten Sie bitte die Luft an. Jetzt. Gut, bitte weiteratmen. Bitte husten Sie einige Male. Abdomen. Ich würde gern Ihren Bauch untersuchen. Bitte legen Sie dafür Ihre Arme neben Ihren Körper und ziehen Sie die Knie an. Zuerst höre ich den Bauch ab. Ich taste vorsichtig Ihren Bauch ab. Bitte sagen Sie mir, wie es sich anfühlt, ob es irgendwo unangenehm oder schmerzhaft ist. Bitte atmen Sie tief in den Bauch ein und wieder aus. Beim nächsten Ausatmen halten Sie bitte die Luft an und atmen langsam wieder ein. Ich werde noch einmal vorsichtig drücken. Bitte sagen Sie mir, ob Sie beim Drücken oder Loslassen Schmerzen haben. Nieren, Rücken. Wenn ich Ihren Rücken hier abklopfe, tut es dann irgendwo weh? Rektum. Ich muss nun noch eine rektale Untersuchung machen, das heißt den After abtasten. Bitte legen Sie sich auf die linke Seite und ziehen Sie die Knie an. Versuchen Sie sich zu entspannen und atmen Sie tief ein und aus. Ich werde gleich vorsichtig einen Finger in den After einführen. Hoden. Ich muss als nächstes Ihre Hoden untersuchen. Bitte stellen Sie sich breitbeinig hin. Bitte spreizen Sie die Beine. Haben Sie irgendwelche Knoten bemerkt? Gynäkologische Untersuchung. Als nächstes werden wir eine gynäkologische Untersuchung durchführen. Die Krankenschwester wird Ihnen helfen, auf dem Untersuchungsstuhl Platz zu nehmen. Neurologische Untersuchung. Nun möchte ich gern die Kraft einzelner Muskeln prüfen. Bitte drehen Sie Ihren Kopf nach links, rechts. Bitte beugen Sie Ihren Kopf nach vorn, hinten, links, rechts. Drücken Sie meine Hände so fest, wie Sie können. Spreizen Sie Ihre Finger ab. Beugen Sie Ihr Handgelenk in Richtung des Handrückens und nun der Handinnenfläche. Beugen Sie Ihren Arm im Ellbogengelenk. Strecken Sie Ihren Arm. Heben Sie Ihre Arme zur Seite. Nach vorn, nach hinten. Ziehen Sie Ihre Schultern nach oben. Ziehen Sie Ihren großen Zeh zu sich heran. Drücken Sie ihn von sich weg. Ziehen Sie Ihren Fuß zu sich heran. Drücken Sie ihn von sich weg. Heben Sie das gestreckte Bein nach oben. Drücken Sie es zum Boden. Beugen Sie Ihr Knie. Ziehen Sie Ihren Fuß zu sich heran. Strecken Sie Ihr Knie. Bitte schließen Sie Ihre Augen. Ich werde Sie jetzt entweder auf der linken Seite oder auf der rechten berühren. Bitte sagen Sie mir jeweils, auf welcher Seite Sie die Berührung gespürt haben. Ich möchte jetzt Ihre Reflexe testen. Bitte versuchen Sie, Ihre Muskeln locker zu lassen und sich zu entspannen. Bitte strecken Sie nun Ihre Arme nach vorn aus, mit den Handinnenflächen nach oben. Halten Sie sie in dieser Position und schließen Sie die Augen. Berühren Sie mit Ihrer Ferse Ihr Knie und fahren Sie an Ihrem Schienbein herunter. Bitte schließen Sie die Augen und führen Sie Ihren linken Zeigefinger in hohem Bogen auf Ihre Nase. Abschluss. Vielen Dank. Jetzt bin ich fertig mit der Untersuchung. Gibt es noch etwas, das Sie mir sagen oder zeigen möchten? Wenn das nicht der Fall ist, können Sie sich wieder anziehen.